Jo, die Holzknecht Buben müssen früh aufstehen. Hollerilluidi, hollerilluidi, müssen's Hackerl nehmen und den Holzschlag gehen. Hollerilluidi, holadio. Holleri, ari, ari, ari, hulio. Hollerilluidi, hulio. Hollerilluidi, hulio. Holleri, ari, ari, ari, hulio. Hollerilluidi, hulio, wohl auf der Holl. Zöber möchten kochen, tut der Holzknecht Buben. Hollerilluidi, hollerilluidi, fette Sponsen essen und dann Trunk dazu. Hollerilluidi, holadio. Hollere, ari, ari, ari, hulio. Hollerilluidi, hulio. Hollerilluidi, hulio. Hollere, ari, ari, ari, hulio. Hollerilluidi, hulio, wohl auf der Roll. Wann der Sonntag kommt, tut's brav Geld abgeben. Hollerilluidi, hollerilluidi, tut der Holzknecht Buben von Wein und Bratl nehmen. Hollerilluidi, holadio. Hollere, ari, ari, ari, hulio. Hollerilluidi, hulio. Hollerilluidi, hulio. Hollere, ari, ari, ari, hulio. Hollerilluidi, hulio, wohl auf der Roll.